Der Arbeitgeberverband wünschte sich außerdem, dass die Sozialhilfe näher am Existenzminimum läge, worunter er den steuerlichen Grundfreibetrag von damals ungefähr 5.600 Mark pro Jahr verstand. Auch die Idee der Bedarfsgemeinschaften, wie sie heute in der Hartz-Gesetzgebung heißen, war schon mit aufgeführt. Bei der Berechnung der Sozialhilfeansprüche sei es ratsam, nicht mehr auf die Summe der individuellen Ansprüche der Haushaltsangehörigen abzustellen, sondern auf die Haushaltsgemeinschaft insgesamt. Und schließlich wurde in diesem Papier zum ersten Mal für Deutschland die Idee von Sanktionen formuliert. Für Sozialhilfeempfänger, die arbeitsfähig sind und die Aufnahme einer angebotenen Tätigkeit verweigern, sollte eine Kürzung der Sozialhilfeleistungen gesetzlich vorgesehen werden. Die deutschen Arbeitnehmenden wünschten sich also, Menschen zu geringeren Preisen einkaufen zu können. Sie wollten niedrigere Löhne zahlen und weniger Sozialabgaben. Sie wollten so viel Humankapital wie möglich zu so geringen Preisen wie möglich, und sie bekamen es.